Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti pi so bhagava arahaṃ sammā sambuddho viññā caraṇa sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sāvati sattā deva manussānaṃ bhumbho bhagavāti svākhāto bhagavata Dhammo sanditiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattang veditambo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savaka sango ujupatipanno bhagavato savaka sango nyayapatipanno bhagavato savaka sango Samichi patipanno bhagavato savaka sango yadidam chattari purisa yugani attha purisa pugala esa bhagavato savaka sango ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttaram punyakhetam lokasa Tevang buddhang sarantanang dhammang sangang cha bhikkhavo bhayam va chambitattam va lomahamso nahe satiyati. So, heute gehen wir direkt zu dem Text, den Sie hoffentlich alle vor sich haben. Diese Übung eigentlich ist sehr kurz, erklärt nur ein paar Sätze. Ida bhikkhave bhikkhu āraṇya gato vā rukhamūla gato vā sunyāgāra gato vā nisīdati pālankam abhujitvā ujjukāyam panidhāya parimukam satim upatthāpetvā sato vā asasati sato vā pasasati dīgham asasanto dīgham asasāmiti pajānāti dīgham pasasanto dīgham pasasāmiti pajānāti rasam asasanto rasam asasamiti pajanati rasam pasasanto rasam pasasamiti pajanati sabakaya patisamvedi asasi samiti sikhati sabakaya patisamvedi pasasi samiti sikhati pasambayam kaya sankaram asasi samiti sikhati pasambayam kaya sankaram pasasi samiti sikhati sehr kurz Bedeutung ist sehr tief. Wir haben schon angefangen, mit da. Alles fängt mit da. Da, wir haben erklärt, da heißt hier in dieser Buddha-Sasana, ich habe schon erwähnt, die Logik, wie erklärt, zum Beispiel in Abhidharma Kosha, diese Übung von Anapanasati existiert nur in der Buddha-Lehre. Das heißt, dass der Übende kontrolliert nicht Atmen durch seine Wille, sondern bloß durch Achtsamkeit. Aber natürlich, diese Erklärung ist ein bisschen problematisch, indem wir sehen werden, weil ich atme lang und kurz. Es ist immer irgendwie auch Willefaktor da vorhanden. Willkürlich, so ist auch erklärt in Visuddhimagga. Aber natürlich die Betonung ist auf Achtsamkeit. Und natürlich im letzten Ende in Yoga, auch in Pranayama, alles hängt von dieser Weisheit, Wissensklarheit ab, wie der Atmen abläuft. Aber diese Betonung auf Achtsamkeit und dieses Achtsamkeitübung ist im Vordergrund. Alles, was man erlebt, was mit dem Atmen verbunden ist, erlebt man nicht Achtsamkeit. Deswegen wird auch gesagt in den Schriften, wer diese Übung übt, auch letzte Atem, wenn man stirbt, wird nicht ohne Achtsamkeit wahrgenommen. Dazu soll diese Übung führen. Natürlich, wenn es der Fall ist, dann hat man nicht sich von Tote was zu fürchten. Aber natürlich muss man üben. Wie wird immer betont, die Vorteile von dieser Übung. Und das ist Übung von Tathagata, das ist Übung von den Arahats, das ist Übung, das vorbezugt wurde von den Meistern, die Buddha-Lehre erlernten. Das ist auch die Übung, dass der Buddha seinem eigenen Sohn vermittelt hat, als Mittel zur Erleuchtung. Und viele, viele von den Schülern von Buddha sind durch diese Übung zur Klarheit gekommen. Also es ist, wie wir gesagt haben, es ist beste Übung, Brahma-Praxis. Brahma heißt im Buddhismus nicht nur höchste Gott, sondern heißt das Beste. Da setzt sich ein Bhikkhu nieder. Nachdem er in den Wald oder zum Fuße eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist. Was da erklärt wird. In natürlich diese Struktur des Satzes ist ein bisschen anders in Pali als auf Deutsch. Da fängt man an mit, man geht in Wald oder Fuße des Baumes oder leere Hütte. Das heißt, damit man mit diesem Übung erfolgreich umgeht, muss man zwei Voraussetzungen, die werden in den Schriften erklärt. Erste Voraussetzung, Kaya Viveka. Zweite Voraussetzung ist, Kaya Viveka dann führt zu Chitta Viveka. Viveka wird meistens erklärt als Isolierung oder wie sagt man? Abgeschiedenheit. Abgeschiedenheit von dem Körper und Abgeschiedenheit des Geistes. Damit man erfolgreich übt, muss man nicht, auch wenn man meditiert, so wie wir hier meditieren, in einem Raum, wo wir mehrere zusammensitzen, man soll nie Aufmerksamkeit den äußeren Farben, Geräuschen, und den sinnlichen, den fünf sinnlichen, man soll den Geist von den Einfluss von den fünf Sinnen insofern wie möglich isolieren. Nur dann kann der Geist in sich versenken. Es muss immer betont werden, dass diese Entwicklung von Konzentration und Entwicklung von Weisheit ist nur die Sache von sechsten Bewusstsein, also von Geistesbewusstsein, sagt man. Unsere Augebewusstsein, Ohrbewusstsein hat keine Möglichkeit, Konzentration und Weisheit zu entwickeln. Diese Öffnung zur Konzentration und Weisheit, die Voraussetzungen sind für Zustand der Klarheit, gehört nur Geistesbewusstsein. Und Geistesbewusstsein wird sich nicht von den fünf Sinnen ablenken können, das ist dann Zustand von Abgeschiedenheit. Körperabgeschiedenheit ist Zustand, dass die fünf Sinnen lenken nicht Objekte des Geistes, lenken nicht den Yogi von den Objekten des Geistes ab. Und es muss immer betont werden, dass die Objekte der Meditation sind Geistesobjekte. Es ist sehr wichtig zu verstehen. Nachdem, wenn man mit Atmen meditiert, nachdem man Atem mit Körperbewusstsein klar empfunden hat, dann kommt ein klares Konzept von Atmen und man atmet und man bleibt dann bei dem Konzept. Nur dann entwickelt man Konzentration und Weisheit. Also diese Konzept natürlich wird durch die Sinnen vermittelt, aber es handelt sich um Konzept. Und der Geist kann nur sich befestigen, wenn er bei dem Konzept bleibt, wenn er folgt, diese warm ist oder kühl ist, dann wie wird er sich befestigen? Nur bei dem Konzept von dem Atem kann der Geist sich befestigen. Sinnenbewusstsein, Geist, das dominiert ist von Sinnenbewusstsein, ist Affengeist. Was sind die Eigenschaften von Affengeist? Wenn Farbe klar ist, dann läuft der Geist Farbe nach. Wenn jetzt Geräusch kommt, das klar ist, läuft er von Farbe zum Geräusch. Wenn jetzt eine Empfindung im Körper klar ist, Schmerz in den Beinen, läuft er in Beinen, in Knie hinein. Wenn aber noch klärere Empfindung erscheint in den Ohren, dann läuft er wieder zu den Ohren. Das ist Affegeist. Dieser Affegeist ist nichts anderes als Leiden. Nur wenn man Yoga übt und Meditation übt, wird man davon bewusst. Wenn man nicht Yoga übt, nicht Meditation übt, man wird sich immer mit dem Atem, mit dem Affengeist identifizieren. die Unreinheiten des Geistes dann kommen davon. Nach der Lehre von Abhidharma, es gibt keine unheilsame Zustand des Geistes ohne Zerstreutheit des Geistes. Was heißt das? Der Geist verliert Einheit. Also, indem der Meditierende möchte in diesem Training von Samatha und Vipassana erfolgreich üben, muss er seinen Geist von den Eindrücken von den Sinnen isolieren. Dann, nur dann kann er den Geist von den unerwünschten Gedanken isolieren. Das heißt dann Citta Viveka. Was sind unerwünschte Gedanken? Gestern habe ich schönes Lasagne gegessen. Vielleicht morgen kriegen wir wieder Lasagne zum Essen. Letztes Jahr war ich in Jugoslawien zu Urlaub. In Kroatien, vielleicht nächstes Jahr, kann ich mir leisten nach Tahiti. Das ist dann der Fall von nicht Citta Viveka. Geist ist nicht isoliert. Wann ist der Geist isoliert? Wenn er sich völlig dem Meditationobjekt widmen kann. Die Voraussetzung dafür ist, dass er sich nicht den Sinnen, Eindrücken widmet, nur dann er kann sich in sich schließen. In sich schließen, Mittel dazu ist dann Meditationsobjekt. Meditationsobjekt muss man immer daran denken, ist geistiges Objekt. In der Tat, so wird besonders betont in Yogacara-Lehre, auch Vipassana-Objekte sind alle geistige Objekte. Nur in Vipassana sind die geistigen Objekte differenziert, wie wir gestern gesagt haben. In Samatha sind sie nicht differenziert. Man fasst Objekt zusammen als ein. Deswegen der Geist kann zu Einspitzigkeit kann Einspitzigkeit erreichen. Einspitzigkeit wird erreicht, man kann sich nur in Einspitzigkeit üben, indem man nicht ein Objekt wechselt. Dann wenn man wirklich, wenn Sie wirklich in Zukunft sich entschieden, Sie möchten in tiefe Samadhi lernen, natürlich ist es notwendig, dass man dann in volle Isolierung geht, damit man lernt, was sehr schwer ist, ein Tag, zwei Tage, drei Tage ungestört in Samadhi zu sitzen. Das ist nicht so leicht. Aber was in der Theravada-Tradition betont wird, ist, dass man die Methode lernt, damit man Samadhi zwecks Vipassana anwenden kann. Betonung ist mehr als an Vipassana als Samatha. Samatha ist nur ein Mittel zu Vipassana. Es wird ein bisschen anderes in den nördlichen Buddhismus erklärt, im nördlichen Buddhismus, natürlich in dem, wie wir gestern schon gesprochen haben, diese höchste Realität ist nur eine Realität, ist die Leerheit oder die Soheit. Dann Betonung wird an Samatha, direkte Erfahrung von, und Samatha heißt dann, wahre Samatha ist direkte Erfahrung von Soheit, Leerheit. Aber damit beschäftigen wir uns nicht jetzt mit allen diesen Unterschieden. Wir beschäftigen uns mit konkreter Methode und die ist, dass damit man erfolgreich übt, schenkt man nicht Aufmerksamkeit den Sinneneindrücken, nur dann kann man Geist auch isolieren von unerwünschten Gedanken und eins mit dem Meditationsobjekt werden. Das kann man, wie ich gesagt habe, nur erreichen durch Abgeschiedenheit von Körper und Abgeschiedenheit von Geist. Abgeschiedenheit von Geist heißt Abgeschiedenheit von den unerwünschten Gedanken. Diese unerwünschten Gedanken gehen weg, indem man sich Kammatana widmet. So ist die besonders die Betonung in der Theravada-Tradition. Kammatana heißt Kamma, wie alle Studenten vom Buddhismus wissen, Karma heißt Tätigkeit und Tana heißt Platz. Wenn wir meditieren, Platz und unsere Tätigkeit ist unser Meditationsobjekt. Da bleibt der Geist sitzen. Indem der Geist bleibt sitzen bei Kammatthana, erreicht er Citta Viveka, Abgeschiedenheit des Geistes. Und Abgeschiedenheit des Geistes ist dann auch ein anderes Wort für Dhyana. Oder Samadhi. Samadhi von Samatha heißt angrenzende Sammlung und Apana-Sammlung, volle Sammlung, wenn der Geist völlig mit dem Objekt eins wird. Und Samadhi von Vipassana heißt Kanika-Samadhi. Das heißt, die Konzentration, die dann die momentare Entstehung und Vergehen von allen Objekten, wahren Objekten von unseren Erfahrungen, direkt sieht. Das ist dann Abgeschiedenheit des Geistes. In diesem Zustand dann andere Objekte können nicht stören. Wenn die andere Objekte stören, das heißt, dass sie nicht Abgeschiedenheit des Geistes erreicht haben. Und was ist der Grund dafür, dass diese Abgeschiedenheit des Körpers noch nicht klar ist? Also dann der, da setzt sich ein Bhikkhu nieder. Nisidati, setzt sich nieder, heißt, wir haben schon davon gesprochen, diese Sitzhaltung ist die stabilste von den vier Haltungen, in denen wir unseres Leben verbringen. Ob wir davon bewusst sind oder nicht, wir verbringen unseres Leben in vier Körperhaltungen. Indem wir das nicht bewusst machen, mit Achtsamkeit und Wissensklarheit, unser Geist ist im Zustand von hin und herlaufen. Unruhe. Wir haben hier Sarasankapa, die Geisteskonstruktionen, die immer laufen und laufen und laufen. Laufen von wo? Laufen wohin? Bitte untersuchen Sie. Jetzt kommt, nachdem er die Beine gekreuzt, den Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig gehalten hat. Sehr wichtig. Wie wird man erfolgreich in der Meditation? Erste Voraussetzung ist, gekreuzte Beine. Man muss nicht unbedingt gekreuzte Beine sitzen. Was gemeint ist, ist, dass man in eine sehr stabile Stellung, Körperhaltung sitzen soll. Es heißt nicht, gekreuzte Beine ist sozusagen Symbol. Wenn man so sitzt, gekreuzte Beine, wird ein Gefühl von Stabilität gleich da kommen, dass sich nicht in andere Körperhaltung empfinden lässt. Aber diese Haltung lange Zeit muss man schon lange, lange üben und muss die Beine sich gewöhnen daran. Das dauert sehr lange. Deswegen wenn man sich die Zeit nehmen kann und vorsichtig macht, immer nicht übertreiben, was man eben viele habe ich in Burma auch Yogis getroffen, die haben künstliche aus Europa künstliche Hüfte sich mit große Mühe bemüht haben, stundenlang in diese gekreuzte Beinehaltung. Leider auch einige Lehrer, die nicht viel Verständnis für Yoga haben, lehren auch, dass man unbedingt mit gekreuzten Beinen sitzen soll und sich gewöhnen, immer so sitzen. Und sie erklären nicht diesen Prozess, wie man dazu kommt, erklären sie überhaupt nicht. Dann natürlich Resultate sind sehr schlecht. Aber auf jeden Fall gekreuzte Beine ist die stabilste Lage. Aber man kann auch sehr stabil sitzen mit einem Halblotus oder Sukha Asana. Viele yogische Haltungen sind gut für stabile Haltung. Man braucht nicht unbedingt in Padmasana, in vollen Lotus sitzen. Aber natürlich ist optimal. Nächste, was kommt und was ist sehr eng verbunden und was noch wichtiger als vorige ist, den Oberkörper aufgerichtet. In Samyutta Nikaya gibt es eine Sutta, das heißt Mahakapina Sutta. In Mahakapina Sutta wird gesagt, dass die Anapanasati ist Iryapata Anuchavika. Es führt zu einer stabilen Körperhaltung. Kann man so sagen? Also, indem man sich mit Atem beschäftigt, dieser Atem ist nichts anderes, wenn man das analysiert mit Vipassana, ist nichts anderes als dieser Eindruck, Qualität von Stützen und Druck. Diese Qualität von Stützen, der Körper wird auch gestützt von durch Atmen, durch Windelement. Windelement ist das, was den Körper stützt. Deswegen denken Sie auch daran, wenn Sie meditieren, wenn die wenn Sie sich gut konzentrieren, dann automatisch wird der Körper gestützt, indem man sich konsequent mit Achtsamkeit und Wissensklarheit mit Atem beschäftigt. Und man kann auch dann, indem man mehr Erfahrung in der Meditation hat, bewusst sich durch Atem, durch Luftelement stützen. Indem man Atem oder Prana schenkt in die Körperteile, die dann Tendenz haben zu senken. Dann hier steht Oberkörper aufgerichtet. Oberkörper aufgerichtet wird in Visuddhimagga erklärt, dass die 18 Wirbel. 18 Wirbel, sie sind wie Säule. In der Tat, das ist Unsinn, weil unsere Wirbelsäule ist gekrümmt, wenig gekrümmt, aber Gefühl soll so sein. Es handelt sich um Gefühl mehr als um wissenschaftliche Untersuchung. Es ist sehr wichtig zu verstehen, wenn Sie sich mehr mit Buddhismus beschäftigen möchten, und besonders indem wir über Körperachtsamkeit sprechen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass in Buddhismus, in Wissenschaft und unserem wissenschaftlichen Denken, in dem wir ausgebildet sind, besonders hier in Zentraleuropa, wird immer betont, Wissenschaft, Wissenschaft. Und unsere Wissenschaft ist, obwohl heute hat sich Wissenschaft, gibt es Revolution in der Wissenschaft. Wissenschaftlicher Denken ist immer trennen Data von dem Objekt mit dem Gefühl, das Objekt erfährt. Es ist wichtig zu erfahren, wichtig zu verstehen, dass im Buddhismus, auch in Yoga, wir erfahren Objekt durch Gefühl. Gefühl ist das, was Objekt empfängt. Ein bisschen andere Auffassung von Gefühl, als was wir in Europa haben. Und Gefühl von dem Objekt und die Data, wissenschaftliche Data von dem Objekt, die zwei, ist ein Prozess, das sich nicht ein von dem anderen trennen lässt. Was wir erfahren als Körper, körperliche Erfahrung, ist nichts anderes als die Elemente. Was ist in Buddhismus, lässt sich nicht wirklich trennen, Gefühl von Härte und Härte. Was ist Unterschied zwischen Gefühl von Härte und Härte? Die kommen immer zusammen. Aber die westliche Wissenschaft hat versucht, die zwei zu trennen. Das ist Härte und das ist ein Gefühl von Härte. Dieser Komplex von fünf Aggregaten von Existenz, angefangen mit dem Körper, mit Körperlichkeit, die kommen immer zusammen. Härte und Gefühl von Härte lässt sich nicht trennen. Druck und Gefühl von Druck lässt sich nie trennen. Hitze und Gefühl von Hitze lässt sich nie trennen. Unsere Existenz ist eine Totalität. Wir trennen diese Totalität, damit wir die Totalität erfahren, nicht damit wir verstehen Totalität als damit wir verstehen die Elemente als etwas Isoliertes. Eigentlich leider, die Abhidharma hat manchmal Tendenz, gestern haben wir davon schon gesprochen, indem wir sprechen von vier oder fünf höchsten Wahrheiten, dann gibt es gewisse Tendenz, sie zu trennen. Aber diese höchsten Wahrheiten kann man nicht trennen. In der Tat, sie sind immer zusammen. Ein ist von der anderen bedingt. Die Erfahrung von Geistfaktoren und von Körperlichkeit, die kommen immer zusammen. Und Erfahrung von Nirvana ist da, nur indem wir Samsara verstehen. Die Hitze ist da wegen der Kälte, die Kälte ist da wegen der Hitze, Härte ist da wegen Weichheit, Weichheit ist da wegen Härte. Also Gefühl von dem Objekt und Objekt kommen immer zusammen. Empfang von dem Objekt und Objekt kommen immer zusammen. Und Empfang von dem Objekt ist, wie wir gesagt haben, ist Vedana. Wenn wir Körper verstehen, verstehen wir Empfang von dem Objekt. ohne Empfang von dem Objekt, wie können wir Objekt verstehen? Das ist sehr klar in Buddhismus erklärt, in Yoga erklärt. Ja, aber diese westliche Wissenschaft, obwohl wir schon haben Theorien von Relativität und so, diese Tendenz von Gefühl und sinnliche Data zu trennen, ist immer da. Also dieser gerade Körper ist ein Gefühl. Das ist nicht wissenschaftliche Untersuchung. Es ist ein Gefühl. Und in Visuddhimagga wird erklärt, was heißt, dass wenn der Körper, Oberkörper aufgerichtet ist, das Gefühl von dem Körper wird anderes. Wenn der Oberkörper nicht aufgerichtet ist, Gefühl wird wieder anderes. Und der Yogi soll lernen, so sitzen, so steht in Visuddhimagga, auch analysiert im Kommentar von Visuddhimagga, dass die Sehnen, die Muskeln und Haut nicht gekrümmt sind. Dann wird erklärt, so wenn er sitzt, nach dem Sitzen gibt es an der Unterlage, am Laken, an dem er sitzt, keine Falte. So soll man sitzen. Wie kann man so sitzen? Nur indem man dieses Gefühl von aufgerichtete Wirbel sehr, sehr klar vor eigenen Augen hat. Wie sonst kann man? Also dieses Gefühl von Wirbelsäule, das gerade ist, ist Voraussetzung für was? Ist Voraussetzung für Isolierung des Geistes. Wenn wir so sitzen, wird der Geist bestimmt senken. Und wenn der Geist senkt, verliert er die Klarheit. Wir Menschen unter den Tieren haben einen großen Vorteil, dass wir Intelligenz entwickelt haben, eben durch diese gerade Haltung der Wirbelsäule. Und Meditation ist nichts anderes als Lernen von hoher intuitive Intelligenz. Nichts anderes. Ohne diese Intelligenz, hohere intuitive Intelligenz, ist ein Wesen inkomplett. Ist ein Wesen, in Sprache von Religion, ist ein Wesen, nicht ein wahrer Mensch. Man wird ein wahrer Mensch, nur indem man diese Dimension von hoher Intelligenz durch Intuition hat. Intuition von was? Intuition von voller Integrität. Also Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig gehalten hat. Das wird erklärt in den Schriften Parimukham Satim Upathapetva, dass die Achtsamkeit ist völlig etabliert an Kamatana, an Meditationsobjekt. Wir haben schon erklärt, was ist Eigenschaft von Achtsamkeit. Eigenschaft von Achtsamkeit ist, dass der Geist bei dem erwünschten Objekt, hier Meditationsobjekt, bleibt und nicht wackelt. Wie Kürbis, getrocknete Kürbis in Strom. Was ist die Voraussetzung für solche Zustand? Feste Wahrnehmung. Die Meditation kann nur erfolgreich laufen bei klaren Objekten. Bei unklaren Objekten gibt es keine Meditation. Keine Shamatha, keine Vipassana. Und die Objekte der Betrachtung werden nur klar, wenn man den Geist von den Sinneneindrücken isoliert. Wenn der Geist läuft hin und her, werden die Objekte nicht klar. Auch die Objekte der Sinne sind dann matschig. Wir haben schon darüber gestern bei Abend bei Yoga gesprochen. Es ist eben Achtsamkeit, das öffnet die Sinnen. Man spürt dann die Geräusche, sieht man die Farben hunderttausendmal klarer, aber man wird nicht abgelenkt. Dann kann man mit einem feinen Geist arbeiten. Wenn der Geist läuft hin und her, der Affegeist ist immer grobe Geist, dass überhaupt keine Objekte klar wahrnehmen kann. Keine feste Wahrnehmung. Und wie wir schon erklärt haben, unsere Existenz ist nichts anderes als Totalität von diesen fünf Aggregaten, die kommen zusammen. Also wenn der Geist grob ist, die Objekte sind grob. Wenn der Geist fein ist, die Objekte werden auch fein sein. Es ist sehr wichtig zu verstehen. Der Prozess von Shamatha und Vipassana, so wie es in den Schriften erklärt wurde, ist nichts anderes als Prozess von Verfeinerung von dem Geist gleichzeitig mit Verfeinerung von den Objekten. Das ist wahr in Shamatha, genauso ist es wahr in Vipassana. Also diese feste Wahrnehmung, das Voraussetzung ist für Achtsamkeit. Kommt dadurch zustande, dass der Meditierende isoliert oder Yogi isoliert seinen Geist. Von den vielen sinnlichen Ausdrücken, nicht, dass er sie nicht wahrnimmt, er nimmt sie wahr, aber der Geist läuft nicht hinterher. Der Geist wird geschützt. Und wer schützt den Geist? Achtsamkeit, wir haben schon gesprochen. Nur die Achtsamkeit hat die Fähigkeit, den Geist zu schützen, eigenen Geist und auch den Geist den anderen. Wir können nicht wirklich den anderen helfen, wenn wir nicht achtsam sind. Warum? Weil wir nicht verstehen, was für Bedürfnisse sie haben, indem wir auch nicht verstehen, was unsere Bedürfnisse sind. Was unsere Bedürfnisse sind, wir können nur verstehen, wenn wir Achtsamkeit haben. Also und die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig gehalten hat, atme er völlig achtsam ein, atmet er aus. Sattva asasati, sattva pasasati. Die Voraussetzung für Samatha und Vipassana ist eben Achtsamkeit. Ohne Achtsamkeit keine Meditation. Schlüssel zur Meditation ist Achtsamkeit. Wer Achtsamkeit aufrecht hält, lernt zu meditieren. Wer Achtsamkeit verliert, verliert Meditation. Bitte immer denken Sie danach. Also die Voraussetzung für, dass man diese Übungen überhaupt ausführen kann und dass sie eine Kraft haben werden, die eigene Wahrnehmung zu ändern, ist, dass man achtsam übt. Wenn man nicht achtsam übt, man spielt Fußball, aber ist Offside. Man kommt nicht ins Spiel einfach. Kein Spiel. Verlust der Zeit. Und die Zeit ist sehr wertvoll. Je älter man wird, desto klarer wird es. Und diese, wie Zeit wertvoll ist, wird man nur finden, wenn man achtsam ist. Dann wird man eigene Zeit richtig schätzen können. Sonst vergeudet man die Zeit. Und wir kommen zu den Übungen, indem wir verstanden haben, dass wir sie nur durchführen können, indem wir achtsam sind. Wenn wir nicht achtsam sind, wir können sie nicht durchführen. Wir sind in Offside. Erste Übung ist, wenn er lang einatmet, versteht er, ich atme lang ein. Oder wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus. Es klingt sehr einfach, aber es ist überhaupt nicht so einfach. Versteht hier, übersetzt Pajanati. Pajanati, wie die Studenten von Buddhismus wissen, ist verbunden mit Panya, Pragya. Pragya heißt Weisheit. In der Tat, unsere in Deutsch oder auch in Englisch understand oder verstehen schon schließt ein, dass wir klar sind über den Objekt. Aber wir sagen, ich verstehe. Meistens verstehen wir nicht. Wirklich verstehen heißt mit Weisheit, mit Wissensklarheit. Wissensklarheit wird nur da sein, wenn wir Achtsamkeit üben. Die Voraussetzung für Wissensklarheit ist eben Achtsamkeit. Also, wenn man erfolgreich meditieren möchte, wie es im Yogacara Bhumishastra erklärt ist, erste Sache, man soll Faulheit bekämpfen. Größte Feind von Meditation ist Faulheit. Über Faulheit, wie wird man Faulheit überwinden? Indem man Vertrauen hat, indem man Eifer hat. In den man sich bemüht. Wir haben gesprochen davon, nicht Leidenschaft, sondern, Elvira hat gesagt, Begeisterung. Begeisterung. Wenn man Begeisterung, nur wenn wir begeistert sind für das, was wir machen, wir können das gut machen. Wenn wir nicht begeistert sind für das, was wir machen, wir machen alles durcheinander. Der eine, wie weiß man, ob jemand ein Zen-Meister ist oder nicht? Der Zen-Meister ist immer begeistert. Deswegen hat er eine unheimliche Energie, indem er immer mit Achtsamkeit und Wissensklarheit übt. Deswegen öffnen sich die Horizonte. Öffnet sich diese intuitive Weisheit. Öffnet sich diese Erkenntnis, dass alles, unsere Existenz, ist schon eine Totalität. Die fünf Aggregate von Existenz kommen immer zusammen. Niemand kann sie trennen, außer unsere Unwissen. Also, lang, was heißt lang? Lang, ganz einfach, lang, indem diese der Dauer, Dauer ist lang. In Anapanasati-Sutta wird gesagt, so wie ein Dreher, wie sagt man? Dreher, ja? Drechsler. Drechsler. Dreht, er weiß, dass er schnell dreht oder langsam dreht. So, wenn Atmen wird langsam, dann dreht dann langsam drehen, dann lange atmen. Es wird wunderbare Gleichnis in den Schriften mit Balken. Blase, Balk. Ich immer verwechsle den Wort. Blase, Balk. Blase, Balk. Unser Körper ist was? Unser Körper ist Blase, Balk. Was ist diese Mund von Blase, Balk? Mund von Blase, Balk ist unsere Nase. Und was sind die Hände, die Blasenbalg betätigen? Das ist die Anstrengung des Geistes. Wenn die Anstrengung des Geistes, wenn die Hände sich schnell bewegen mit Anstrengung, wird dann diese Wind von der Balke wird sehr schnell und kurz. Aber wenn man langsam zieht, so wie Dreher langsam zieht, wird dieser Wind von Balke langsam. Ist das so? Genauso mit dem Körper. Wenn die Bestrebung des Geistes klar ist, dann wird Atemzug kurz. Wenn es Bestrebung des Geistes nicht stark ist, dann lang. Also alles hängt von dieser Bestrebung des Geistes ab. Unsere Erscheinung von Einatmen und Ausatmen kann nicht zustande kommen ohne Geist. Also es wird immer betont, dass die Grundlage von der Erfahrung von Einatmen und Ausatmen sind beide Körperlichkeit und Geistlichkeit, kann man sagen. Ne? Ich habe das Wort schon gesehen. Körperlichkeit und Geistlichkeit heißt Nama. Nama heißt nicht nur Geist mit seinen Faktoren. Der Geist kommt nie allein, er kommt immer mit seinen Faktoren. So wie der König, kein König kommt alleine, wenn er kommt, kommt immer mit Gefolge, sagt man. Hofstaat. Gefolge. Gefolge. Also erscheint nie allein. Dann der Zustand, wie wir schon gesagt haben, wie unsere Atmen aussieht, was ist die Qualität von unserem Atmen, hängt an von Qualität von unserem Körper und von unserem Geist. Man soll nicht verstehen, dass lange Atmen gut ist und kurze Atmen schlecht ist. Das ist nicht der Fall. Lange Atmen kommt zustande, es ist wahr, wenn die, wenn Körper und Geist sich beruhigt haben. Aber wenn man mit Eifer meditiert und weitergeht in der Meditation, deswegen hier kommt kurze Atmen nach langen Atmen. Warum? Lange Atmen, diese Erfahrung, meistens ist, wenn die Körperlichkeit und Geistigkeit sich beruhigt haben, kommt es gleich. Aber dann, wenn man tiefer geht in Samadhi, dann kommt wieder kurze Atmen. Warum? Weil Atmen wird sehr fein. Feine Atmen wird kurz. Vielleicht haben Sie diese Erfahrung schon gemacht. Wenn die Meditation besser geht, wenn die Konzentration besser geht, wird Atmen verfeint und wird immer kürzer. Dann auch viele von den Meditierenden, wenn sie tiefer in Meditation gehen, dann melden sie, dass Herz schlägt dann sehr schnell. Sie haben verschiedene, erleben sie verschiedene Ängste und so weiter. Das ist nichts anderes als Anpassung an diesen Zustand von tiefere Konzentration. Also nicht denken, dass kurze Atmen schlecht ist, nicht denken, dass lange Atmen gut ist, einfach betrachten mit Achtsamkeit. Und wie betrachtet man mit Achtsamkeit lange Atmen? Wir benutzen jetzt die Erklärung von Visuddhimagga und von Patthisamvidamagga. Wie meditiert man dann über, versteht der Meditierende lange Atmen? Indem erst, wie wir gesagt haben, er atmet achtsam ein, er atmet achtsam aus, er atmet achtsam ein und aus in eine ungebrochene Kette. Ununterbrochene Kette. Diese Kette von Achtsamkeit wird nicht unterbrochen. Also, wir haben schon gesagt, erste Voraussetzung für Meditation ist, Faulheit zu überwinden. Man bekämpft Faulheit, dann spürt man diese Entspannung und Klarheit des Geistes. Das heißt Passadhi. Passadhi dann hat die Fähigkeit, Faulheit völlig wegzufegen. Und diese Passadhi, Prashrabdhi, dieser Zustand von Klarheit und Entspannen, ist dann Voraussetzung für Samadhi. Wenn Faulheit weggeht, Achtsamkeit ist etabliert und wird nicht verloren. Und man erinnert sich immer an Objekt von Meditation. Dann kommt Wissensklarheit. Nur wenn Achtsamkeit etabliert ist, Wissensklarheit kommt. Wenn Wissensklarheit da ist, dann kann man erfolgreich die Unreinheiten des Geistes beseitigen. Ohne Wissensklarheit beseitigt man sie nie. Und dann, was geschieht? Der Geist dann bleibt ohne zu viel Anstrengung, auch ohne zu wenig Anstrengung bei der Meditation Objekt spontan. Das ist dann Zustand von Samadhi. Und wie geschieht das bei langen Atmen? Erst atmet man achtsam ein und aus und ein und aus in einer Kette. Wenn man so willkürlich macht mit Eifer, nicht Leidenschaft, sondern Begeisterung, was geschieht? Kommt Freude. Dann atmet, indem der Meditierende atmet achtsam ein und aus in einer Kette und Freude als Begleitung, Erscheinung kommt durch seinen Eifer und Begeisterung für das, was er macht, spürt er direkt, ohne was zu denken, wie durch diese Erfahrung von Freude und Glück in der Meditation das durch Begeisterung zustande gekommen ist. Die Erfahrung von dem Geist und Objekt des Geistes, hier einatmen und ausatmen, feiner wird. Kurze Verständnisfrage, ist Freude hier Piti schon? Mhm. Okay. Piti Sukha. Die kommen zusammen. Okay. Die kann man nicht trennen hier. Dann indem er sieht, das Objekt und der Geist das Objekt betrachtet, feiner sind, seine, wie was wir genannt haben, intuitive Intelligenz auch vertieft sich und er distanziert sich von dieser Freude. So dann versteht er völlig und mit Weisheit atmet er langes Atmen ein und aus und genauso für kurzes Atmen. Genau selbe Prozess. Was heißt das? Er immer bleibt bei dieser Achtsamkeit, Eifer, Freude und dann geht, wenn er diese Erfahrung vertieft, er identifiziert sich nicht mehr mit der Freude, er einfach reine Betrachtung von dem verfeinten Geist und von dem verfeinten Objekt. So übt er, dass er völlig versteht, dass er atmet mit Weisheit ein, langes Atmen, atmet mit Weisheit aus, langes Atmen, atmet mit Weisheit ein, kurzes Atmen, atmet mit Weisheit Weisheit, kurzes Atmen aus. Omitobo. Wir sollen nicht verstehen, dass erst atmet er lange Atmen, Atem, dann kurze Atem. So ist es nicht. Es bedeutet, wenn man lange Atem atmet, kann man nicht kurze Atem atmen. Wenn man kurze Atem atmet, kann man nicht lange Atem atmen. Nichts anderes als das. Deswegen dieses Beispiel von dem Drechsler, wie Sie gesagt haben, Drechsler, ja? Drechsler. Wenn er langsam dreht, kann er nicht schnell drehen. Wenn er schnell dreht, kann er nicht langsam drehen. Aber dreht er immer weiter und weiter. Mal so, mal so. Mit Achtsamkeit. Also in der Tat, diese vier Übungen sind in der Tat eine Kette und in der Tat kommen zusammen als drei Übungen. Wenn er das machen kann, was kommt nächste? Sabbakaya patisamvedi asasisami tisikhati, sabbakaya patisamvedi pasasisami tisikhati. Er übt sich so, wörtlich heißt Sikkhati, heißt er lernt. Er lernt so einzuatmen, dass er dabei den ganzen Atemkörper erlebt. Er lernt so auszuatmen, indem er den ganzen Ausatmen, ganzen Körper vom Ausatmen erlebt. So soll man das verstehen. Er lernt hier ist, dass er die Klarheit über diese Meditation Objekt vertieft. Und was heißt ganzer Körper? Ganzer Atemkörper. Atem. Ganzen Atemkörper. Also, was haben wir hier? Nach der Erklärung von den Schriften, wir haben hier drei Körper. Ein ist Atemkörper, ein ist Namakörper, das ist Körper von dem Geist, das Atmen betrachtet. Und ein ist Rupakörper. Rupakörper heißt, der Atmen kann nur zustande kommen, indem es mit dem Körper verbunden ist. Wie wird das, diese Teil wird dann anderes erklärt in verschiedenen Traditionen. Erst erklären wir nach der Theravada-Tradition, dass lebendige Tradition ist und dass dann diese Meditation über Einatmen und Ausatmen wird dann auf andere Weise erklärt. Hier wird es erklärt in der Theravada-Tradition, dass der Meditieren, was sind die Faktoren von dieser Meditation? Das habe ich schon früher erklärt. Wenn man über Atmen meditiert, so in der Theravada-Schriften, gibt es drei Faktoren von der Meditation. Erst einatmen, also Objekt der Meditation. Zwei, ausatmen. Und drei, Berührungspunkt, wo man einatmen und ausatmen erfährt. Also diese drei Faktoren sind Objekt der Meditation. Diese Berührung, man kann nichts erfahren ohne Berührung. Diese Berührung, wo man einatmen und ausatmen erfährt, so Patisambhidamaga, heißt Anapana Nimitta. Zeichen, indem wir etwas verstehen, wir müssen ein Zeichen von dem Objekt, das wir unterscheiden, nehmen. Zeichen von dem Objekt nehmen heißt Wahrnehmung. Wahrnehmung ist nichts anderes als Zeichen von dem Objekt begreifen, greifen. Zeichen von dem Objekt erscheint wo? Wo wir ihn berühren. Am Anfang, wir haben schon gesagt, Zeichen von dem Objekt ist körperliche, ist unterschieden durch körperliche Bewusstsein. Man spürt, da gibt es Druck an der oberen Lippe oder an Spitze von der Nase. Aber dann, wenn sich die Wahrnehmung befestigt hat, wenn man konsequent mit Achtsamkeit gearbeitet hat, dann diese körperlichen Ausdrücke gehen in den Hintergrund und man bleibt bei geistlichem Bild von dem Atmen. Nur dieses geistliche Bild von dem Atmen wird dann Objekt von Versenkung. Diese körperliche Erfahrung von dem Atmen kann nicht Objekt von Versenkung werden. Bitte sehen Sie das sehr klar. Dieses sinnliche Bewusstsein kann sich nicht ohne geistliche Bewusstsein stabilisieren. Es wird immer Affebewusstsein. Das, was stabilisiert Sinnebewusstsein, ist nur Geistbewusstsein. Und Geistbewusstsein arbeitet mit dem Eindruck, dass sie von den Sinnen bekommt. Dieser Eindruck von den Sinnen ist dann Konzept. Das heißt, der Geist merkt sich die Bewegung der Luft an dieser Stelle. Geist merkt sich die Anwesenheit von dem Atmen an dem Berührungspunkt. Dann, obwohl diese Einatmen und Ausatmen an der Berührungsstelle, an Anapana, wie erklärt in Patisambhidamaga, wie die erscheint auf der Anapana Nimitta, auf der Stelle, wo man einatmen und ausatmen wahrnimmt. Diese Wahrnehmung wäre eine ununterbrochene Kette. Wie wird es eine ununterbrochene Kette? Nur indem man mit dem Bild von dem Atmen arbeitet, nicht wenn diese wahre Atmen sich immer ändert. Aber dieses Konzept von Atmen bleibt immer dasselbe. Man kann nicht, wie gesagt in Patisamvada, mit demselben Geist Einatmen, Ausatmen und Berührung von Einatmen und Ausatmen unterscheiden. Trotzdem, diese Wahrnehmung von dem Atmen bleibt eine ununterbrochene Kette. Ist das, was wir willentlich irgendwie diese Konzepte machen, oder ist das was Automatisches? Automatisch. Wenn Sie willkürlich machen, dann kommt es nie zustande. Es ist natürlich automatisch. Indem Sie sich konzentrieren im Geistbewusstsein, dann die körperlichen Eindrücke werden in Hintergrund. Solange sie im Vorgrund stehen, arbeiten sie immer mit einem wackelnden Bewusstsein, das dann springt anderswo. Damit die Bewusstsein nicht anderswo springt, müssen sie mit dem Geistesbewusstsein arbeiten. Dieses Affebewusstsein springt immer, wenn ihr anderer Eindruck klar wird, dann springt sie hin. Wenn sie unangenehmes Gefühl in den Knien haben, springt sie gleich hin. Aber wenn sie sich klare Bild von den Atmen im Geist machen, dann springt sie nicht mehr da, obwohl sie davon bewusst sind. Dieses Sinnenbewusstsein ist immer Affebewusstsein. Das, was die Sinnen dann zu Stabilität bringt, ist nur Geistbewusstsein. Sinnenbewusstsein kann nicht stabil werden. Das, was stabil macht, ist nur Geistbewusstsein. Und wenn Geistbewusstsein etabliert ist, und das kann sich etablieren nur an den Geistesobjekten, dann die Sinneneindrücke gehen in Hintergrund. Wenn sie in Vorgrund sind, dann der Geist läuft. Hört nicht auf. Ist das klar? Ist das Geistbewusstsein reaktiv zur Sinnesbewusstsein? Also wenn ich merke, der Atem wird langsamer und ich mache, weil wir passen dann oft mehr auf den stoppt man inzwischen in der Kehrtwende zwischen Ein- und Ausatmen? Merkt das Geist, ist das dann? Nach der Lehre von den Schriften, sie machen immer diese willkürliche, Eifer ist auch willkürlich. Alles, was man macht, in der Tat, ist wirklich da. Aber sie sind bewusst davon, mit voller Bewusstsein. Diese Willkürlichkeit von dem Akt von Bewusstsein lässt sich kaum nicht trennen. Und deswegen kann dann auch das Bewusstsein bleiben, selbst wenn der Atem nicht mehr war, eigentlich nicht mehr zu spüren. Wenn Bewusstsein bleibt, in dem dieses Bild sich etabliert, dieses Bild, diese Anapana-Nimitta wird dann zu Shamatha-Nimitta. Damit man sich versenkt, man braucht Shamatha-Nimitta. Ohne Shamatha-Nimitta, was immer Sie meditieren, ohne Shamatha-Nimitta kommen Sie nicht in Versenkung. Diese Shamatha-Nimitta bringt Sie in feinere Zustand von Wahrnehmung. Aber damit diese Shamatha-Nimitta erscheint, Sie brauchen erst diese Anapana-Nimitta zu befestigen, Zeichen von Atmen zu befestigen. Wenn es befestigt ist, indem es immer bleibt an derselben Stelle und sieht den ganzen Prozess von Einatmen und Ausatmen von Anfang bis Ende an, ob es kurz ist oder lang ist, dann erscheint, dann der Geist bleibt sitzen. Wenn der Geist bleibt sitzen, dann erscheint diese, in Anapana-Nimitta erscheint Shamatha-Nimitta. Diese Shamatha-Nimitta, so Erklärung von Visuddhimagga, wird dann als Licht oder Farbe an der Stelle, wo Berührungspunkt von Atmen, wo Anapana-Nimitta erscheint, dann zustande kommen. Wenn die Lichter oder Farben anderswo aufstehen, vor den Augen oder hier an den wenn man Yoga geübt hat, dann werden diese Stellen von Energie-Chakras sehr sensitiv, die Farben oder Lichter können da erscheinen. Das hat aber dann, ist nicht Anapana-Nimitta. Nur wenn es an Anapana-Nimitta, wenn diese Shamatha-Nimitta an Anapana-Nimitta erscheint, wo man gewöhnlich Einatmen und Ausatmen Prozess folgt, von Anfang bis Ende an, dann entwickelt sich diese Shamatha-Nimitta. In diese Shamatha-Nimitta, so die Tradition von Visuddhimagga, soll man sich versenken. Nachdem es durch diese Übungen erzeugt wird und befestigt wird. Ist das klar? Verstanden. Klar ist es erst, wenn ich es erlebe. Aber Sie haben schon gewisse Intuition, wenn sich Atmen verfeinert, ist ganz anderes Gefühl und ganz andere Erscheinung von dem Atmen, ganz andere Wahrnehmung von dem Atmen, wenn Sie mit einfach mit dem Körpereindruck von Atmen arbeiten, nicht wahr? Ja. Na gut, jetzt... Ist das Zeichen immer gleich bei allen? Alle verschiedene Möglichkeiten, alle verschiedene Farben. Wenn die Wahrnehmung sich ändert, dann die Farbe kann sich auch ändern, Gestalt kann sich auch ändern. Aber eben im Zustand von Versenkung, die Wahrnehmung ändert sich nicht, dann bleibt es fest. Dann vereinigt man sich. Aber Anapana kann bei jedem unterschiedliches Bild. Natürlich. Farbe kann, manche sehen rot, manche sehen gelb, manche sehen Violett, alle möglichen Farben. Aber wenn man nicht aufgeregt ist, ist das die richtige Farbe. Nicht sich aus der Ruhe bringen lassen, wenn diese Erscheinungen kommen. Und sie werden am Anfang nicht stabil, deswegen man soll sich nicht widmen diesen Erscheinungen. Nur dann werden sie sich stabilisieren, indem man konsequent den ganzen Körper von Atmen und den Geist und körperliche Zustand, das damit verbunden ist, in Klarheit versteht. Also heute machen wir so viel, morgen setzen wir fort. Heute gibt es keine Fragen. Eine Frage. Okay, liebe Bhante, nach welchen Kriterien sollen wir in unserer alltäglichen Praxis, sagen wir einmal beispielhaft, einmal täglich 30 bis 45 Minuten entscheiden, ob wir Shamatha oder Vipassana üben? Was ist Ihre Empfehlung? Natürlich, wenn man sich konsequent mit Shamatha beschäftigen möchte, sollte man sich an Samatha orientieren, bis man Shamatha meistert. Ab und zu kann man natürlich Vipassana machen, Vipassana, aber ohne Shamatha wird, denken Sie immer daran, wird nur oberflächliche Vipassana. Das ist auch immer sehr, sehr klar in den Schriften geschrieben. Heutzutage, so ist die Situation in der Welt, die meisten Menschen haben nicht Zeit, Shamatha zu üben. Shamatha zu üben, braucht man Zeit. Es gibt auch aber Leute, die besonders begabt sind. Ich habe selbst in meiner kleinen Erfahrung als Meditationslehrer einige getroffen. Als ich in Burma war, als Assistentlehrer in Paok, da kamen Novizen aus Kachin, die Chinesen. Die leben in den Himalayas, in einem Ort, wo es keine Straßen gibt. Die, wenn sie Ochskarre haben, denken sie, dass sie sehr reich sind. Sie im Geschäft dort gibt es nur Zwiebel, Mehl und Kartoffeln. Sie haben keine Wünsche und sind sehr zufrieden mit dem, was sie haben. Wenn solche Leute meditieren, dann natürlich sieht es ein bisschen anders aus, als wenn wir meditieren. Aber da kamen zu Pauk einige von diesen Chinesen, die dort leben in den Himalayas, und ein 17-Jähriger, der fragte einfach, ich sollte erklären, wie man Anapanasati macht. Dann, ich habe erklärt, Anapanasati, dann kommt er, ist das Nimitta? Das ist Nimitta. Und wie macht man weiter? Okay. Das ist erste Jahr? Das ist zweite, das ist dritte, das ist vierte, und was gibt es noch? So lernen sie. Es gibt sehr talentierte, aber leider nicht viele. Für uns, meisten von uns, ist es sehr, sehr mühsam. Sehr, sehr mühsam. Also muss man sich schon Zeit nehmen, und wenn man wirklich erfolgreich sein möchte, für uns, die so wie ich nicht so talentiert sind, für gewisse Zeit natürlich muss man alles anderes vergessen und nur sich mit Shamatha beschäftigen. Dann geht es schnell. Vorausgesetzt, dass man erst sich an die Methode gewöhnt hat und sie gewiss und findet die Meditation ganz natürlich, und man weiß, dass man richtig arbeitet. Man kann nicht Umwege gehen. Aber Vipassana natürlich, wenn man Vipassana macht nach den Anweisungen von Goenka oder was immer, diese verschiedene Schulen in Burma. Mahasi Sayadaw, sehr, sehr bekannt auch in Burma, die meisten lernen nach Mahasi Sayadaw, diese Bauch. Alle diese Meditationen sind auch natürlich nicht schlecht, sie sind sehr gut, aber sie werden nur in der Tiefe gehen können, wenn man ein Shamatha beherrscht. Sonst geht das nicht. Also man kann ab und zu auch Kurs mit Goenka machen oder mit dem Bauch üben, die Bauchflecke. Alles das wird nicht schaden, wird helfen. Aber nicht Shamatha vergessen. Immer wieder Shamatha. Wenn Vipassana gewisse Klarheit da ist, obwohl es auch nicht tief geht, es wird auch Shamatha helfen. Diese Goenka und Mahasi, alle diese Methoden führen schon zum Einblick und zu gewisse Loslassen. Aber wenn man wirklich tief gehen möchte in Meditation, muss man Shamatha lernen. Und Shamatha, normalerweise braucht man regelmäßig zu üben, gewisse Zeit. Sich daran gewöhnen, an die Methode, dass die Methode natürlich wird. Dann allmählich wird man erfolgreich, vorausgesetzt, man für gewisse Zeit alles andere weglässt und sich völlig Shamatha widmet. Es muss nicht unbedingt dann lange Zeit sein, es kann auch kürzere Zeit sein, aber man muss einfach alles fallen lassen. Dann, was ist Ihre Empfehlung? Meine Empfehlung ist, dass Sie weiter Samatha üben, das wird immer gut sein, und ab und zu auch nicht Vipassana völlig vergessen. Leider in der Tradition von Pauk, wo ich gelernt habe, sie trennen Shamatha und Vipassana. Man kann in nach der Bauch-Methode nur üben, wenn man Samatha gemeistert hat, sonst übt man überhaupt nicht Vipassana. Und das hat auch natürlich Nachteile. Man kann auch mit anderen Vipassana-Methoden nicht basiert auf Samatha Vipassana üben, und das wird für Samatha helfen. Und auch während der Meditation, das ist auch in der nördlichen Tradition betont, wenn die Aufmerksamkeit im Sinne von Samatha, wenn die Konzentration geschwächt ist oder wenn der Geist senkt, dann übt man Aufmerksamkeit im Sinne von Vipassana. In Vipassana wieder, wenn der Geist sich zerstreut, in Vipassana hat der Geist Tendenz, sich zu zerstreuen. Das kann man nur checken, indem man mit Samatha arbeitet. In Vipassana hat der Geist Tendenz zu senken. In der Samatha-Geist ist tiefer Geist. Zustand von Samatha ist sehr ähnlich wie Zustand von Schlaf. Von tiefen Schlaf. Nur in Schlaf ist man wie ein Kürbis. Aber in Samatha ist alles öffnen, alles geöffnet und alles klar. So unheimliche Klarheit und Glücksgefühl, das man nie mit Worten ausdrücken kann. Wenn man das nicht erlebt hat, kann man nicht wissen, ist unmöglich. Also dieses Gefühl von Reinheit, wenn man sich daran angewöhnt hat, dann natürlich hat auch Kraft, ganze Persönlichkeit zu transformieren. Dann ich empfehle, dass man Samatha Aufmerksamkeit übt, sich daran gewöhnt, dass der Geist konzentriert bei einem Objekt bleibt. Auch wenn es nicht in die Dhyana geht, dass es zur Gewohnheit wird. Achtsamkeit ist Schlüssel dafür. Und ab und zu auch diese Vipassana-Aufmerksamkeit nicht vergessen. Untersuchen die 5 Aggregate von Existenz. Diese Atmen ist Rupa, Atem ist Rupa, Geist, das Atem sieht, ist Nama. Rupa und Nama ist alles, was wir sind. Rupa, diese immer wechselt, wenn man vorsichtig untersucht, dann an derselben Stelle, wo man Hitze erfährt, wird gleich wieder Kälte, wo man Härte erfährt, wird wieder Weichheit, wo man Druck ändert sich zu Weichheit, zu Härte, zu Kälte. Wenn man so diese Aufmerksamkeit übt, dann der Geist kann wieder wach bleiben und diese Tendenz zu Schläfigkeit zu überwinden. Dann, wenn wieder der Geist wach ist, dann kann man wieder wechseln zu Samatha-Aufmerksamkeit, indem man das Objekt als eine betrachtet. Obwohl Einatmen und Ausatmen und der Atmen sich immer ändert, man betrachtet das als eine. Man setzt das zusammen, das heißt Parigaha. Pari heißt herum, like Parimukham Satim Upathapeti. Er etabliert herum seine Aufmerksamkeit. Herum, was heißt herum? Meditationsobjekt herum. Hier herum heißt Ganze, von dem Atmen. Als Atmen, als ein Prozess. Nicht als Teile. Diese Teile von dem Objekt sind dann in Vipassana untersucht. Dann die zweite Frage ist, außerdem mir ist das schöne Japamala aufgefallen, dass sie tragen. Manchmal trage ich anhand dieser Mala, wie sagt man Mala auf Deutsch? Kette. Kette. Können Sie uns vielleicht eine Übung mit dem Mala, ein Mantra beibringen, damit wir unser Samadhi auch auf diese Weise kultivieren können? Diese Mantra-Praxis ist natürlich sehr nützlich im täglichen Leben, in dem man mit allen verschiedenen Situationen konfrontiert werden muss, in Arbeit, in Familie und so weiter, damit der Geist nicht Achtsamkeit verliert und nicht Klarheit verliert, arbeitet dann mit Mantra, das ist sehr, sehr gut natürlich. Und ich will nicht Mantra geben, in China natürlich, die meisten Leute arbeiten mit Amitabha Mantra. Das ist einfachste. Einfachste und die Mönche auch empfehlen das, indem auch die Mönche kennen das eben, auch die Laien kennen das eben, die ganze Gemeinde kann das eben und es kann auch sehr tiefere Weise erklärt werden, es kann auch an sehr einfache Weise erklärt werden. Diese Amitabha-Meditation kann sehr, sehr tiefe Bedeutung haben, auch kann sehr einfach verstanden werden. Amitabha heißt eigentlich grenzenlose Licht. Und dieses grenzenlose Licht ist eigentlich ein Zustand, nichts anderes als Zustand von Klarheit und Reinheit des Geistes. Diese bringt man immer und immer wieder zu eigenem Geist, diese Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha und so weiter. Bis sogar wenn man schläft, das ist ein einfachste Praxis, einfachste Mantra. Ziel von allen Religionen ist nichts anderes als Reinheit des Geistes. Und das ist einfachste Methode, damit man, an was man sich erinnert, dass man ist. Wenn man sich an Amitabha immer erinnert, ist man bei Amitabha. Und der Amitabha ist einer, der durch seine Geliebte nie Welt zu verlassen, dann die Leute verspricht allen, die an ihn denken, dass sie in seiner Nähe geboren werden. Das ist dann diese Methode von Amitabha. Sehr einfach, jeder kann praktizieren und kann man auf tiefe Weise praktizieren, in tiefen Samadhi. Diese Amitabha Samadhi kann sehr tief sein, es ist der Hauptsamadhi von vielen Schulen von chinesischen Buddhismus. Sie üben das dann zusammen mit Samatha und Vipassana, dann hat es sehr tiefe Bedeutung. Samatha dann wird nichts anderes als Leerheit, Soheit und zusammen mit Klarheit des Geistes und Vipassana ist nichts anderes als Mitleid. Mitleid mit allem dem, was entsteht und vergeht. Wenn man das so versteht, es gibt dann verschiedene Stufen von Verständnis, dann kommt man tief in diese Praxis. das hilft im täglichen Leben, indem man sich an reinen Geist erinnert. Was, an was man sich erinnert im täglichen Leben, das wird man. Wenn man sich immer an rein Geist erinnert, wird man auch rein Geist. Wenn man sich immer Atmen erinnert, wird man immer wach durch Atmen. Man wird immer, indem man sich daran gewöhnt hat, wird man immer bewusst von Atmen. Indem man bewusst ist von Atmen, ist man auch bewusst von dem Zustand von dem Körper und von dem Zustand von dem Geist. Weil die Grundlage von Erfahrung von Atmen ist, sind beide Geist und Körper. Und Geist und Körper ist alles, was wir erleben. Wir erleben von Geburt bis Tod nichts als das. Und wenn wir wiedergeboren sind, werden wir wieder das erleben in anderen Variationen. Und früher haben wir nur das erlebt. Das ist alles, was zu erleben ist. Wenn man das versteht, wird man auch allmählich verstehen können, dass unser Geist und Geist von anderen Wesen lässt sich nicht trennen. Unsere Körper und Körper von anderen Wesen lässt sich nicht trennen. Das ist besondere Betonung von dem nördlichen Buddhismus, wie es in China, Tibet und so weiter geübt wird. Diese fünf Aggregate von Existenz ist etwas, was eine universale Aspekt hat. Dieser universale Aspekt von den fünf Aggregaten ist dann begründet durch verschiedene Theorien. Auch die Haupttheorie ist Alaya Vijnana, diese wie sagt man? Sprechbewusstsein. Ja, das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Alles, was wir erleben durch Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein in der Tat ist nirgendwo etabliert. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Dann eo ipso auch sehr wichtige Erfahrung, der Körper genauso die Wahrnehmungen, die Gefühle, die Willenfaktoren sind auch nirgendwo etabliert. Diese Meditation über Amitabha, die Reinheit des Geistes, soll dann alle diese Aspekte in die Meditation hineinbringen. Diese unendliche Perspektiven von dem reinen Geist. Also es ist gar nicht schlecht, diese Amitabha-Meditation, indem es mit dieser Wahrnehmung von Totalität von allen Wesen verbunden ist und indem es mit immer Erinnerung an diesen klaren Geist, das mit dieser Erfahrung verbunden ist. Dann, wenn Sie diese Mantra machen, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, dieser Geist wird gereinigt und man bleibt dann, wenn der Geist so gereinigt ist, was immer man für Meditation übt, wird erfolgreich sein. Das hilft dann auch im täglichen Leben, indem Amitabha oder Buddha, wie auch in den Agamas, in den Theravada-Schriften, wird auch geschrieben, wer sieht Buddha, sieht Dharma. Wer sieht Dharma, sieht Buddha. Buddha ist nichts anderes als Dharma. Dharma ist nichts anderes als Buddha. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn man sich an Buddha zu Bewusstsein sich erinnert und zu Bewusstsein immer bringt, dann bringt man auch Dharma hinein. Aber leider in der Tradition von reinem Land sind meistens nicht so klar diese Vipassana-Aspekt nicht erklärt. Deswegen die japanischen Samurais, wenn sie in Kampf gehen, dann gehen sie mit Namo Amitabha, aber das ist dann Missverständnis mit Namo. Diese im Zweiten Weltkrieg japanische Kamikaze, die sind zu Tod, auch mit Namo Amitabha. Das ist dann aber ein Missverständnis von das ist im Christentum auch. Im Christentum gibt es das auch. Christentum gibt es auch. Das ist aber, dann geht leider weg von Buddhismus. Dann muss man diese Praxis von Mantra zusammen mit Vipassana verbinden und Shamatha. Dann wird es sehr wirksam. Nur wenn nur wenn nur Namo Amitabha ohne Shamatha und Vipassana, dann kann auch Kamikaze. Okay, dann wir haben ein paar Minuten, dann machen wir 10 Minuten Metta-Meditation mit Einatmen wieder. Wir atmen ein alle Leiden von Samsara und mit Ausatmen wir geben Glück und wir mit dem Gefühl, dass wir sind Teil von Samsara und wir sind auch Teil von dem Glück. Samsara und Leiden von Wesen und Glück von Wesen ist unsere Leiden und unsere Glück. Dann diese Öffnung, wahre Glück, das unbegrenzt ist. Akasattachabumattha deva naga mahidika punyantan anumoditva chiramrakantu loka sasanam. Akasattachabumattha deva naga mahidika punyantan anumoditva chiramrakantu desanam. Akasattachabumattha deva naga mahidika punyantan anumoditva chiramrakantu tumamparam. Sabitio vivajantu sabarogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhi dighayuko bhava bhavatu sabamangalam rakhantu sabadevata sabbuddhanubhavena sabdhammanubhavena sabasanghanubhavena sada sote bhavantu te devo vasatu kalena sasasampati hotu cha pito bhavatu loko cha raja Bhavatu Dhammiko.